Ich bin auf dem Weg zu dir, getarnt als blinder Passagier, und mein Herz schlägt wie verrückt, voll Glück. Und ich werd dich jetzt entführen und du wirst kapitulieren, denn Freiheit steht in unserem Blick. Wir tauschen Grau gegen Hellblau, verschieben Sorgen einfach auf morgen. Komm, wir gehen baden in all den Regenbogenfarben. Ahoi, ahoi, mit dem Tretboot nach Hawaii. Die Sonne scheint, bist du dabei? Komm, wir machen heute frei. Trinken saure Limonade, essen Blaubeereis mit Sahne. Wenn sie fragen, wo wir waren, sagen wir, Tretboot fahren. Ich bin dein Kapitän, wenn wir unsere Runden drehen, bis am Himmel tausend Sterne stehen. Denn genau dann halt ich das Boot an, weil uns hier niemand mehr sehen kann. Und ich frag dich leise, ob du noch mit willst auf eine kleine Reise. Mit dem Tretboot nach Hawaii, ahoi, ahoi, die Sonne scheint, bist du dabei. Ahoi, ahoi, wir trinken saure Limonade, essen Blaubeereis mit Sahne. Wenn sie fragen, wo wir waren, sagen wir, Tretboot fahren. Ahoi, ahoi, ja da da da, ja da da, badua. Ahoi, ahoi, ja da da da da, ja da bada. Und wenn du meinst, dass das nicht geht, denn für Hawaii ist es zu spät, dann schließ die Augen, nimm meine Hand, du kannst mir glauben, wir kommen schon an. Mit dem Tretboot nach Hawaii, ahoi, ahoi, die Sonne scheint, bist du dabei. Ahoi, ahoi, wir trinken saure Limonade, essen Blaubeereis mit Sahne. Wenn sie fragen, wo wir waren, sagen wir, mit dem Tretboot nach Hawaii, ahoi, ahoi. Ahoi, ahoi, wir trinken saure Limonade, essen Blaubeereis mit Sahne. Wenn sie fragen, wo wir waren, sagen wir, Tretboot fahren. Ja, wenn sie fragen, wo wir waren, sagen wir nur Tretboot.